dieser neuen Welt. Glaubt ihr Kapitalisten, pressen aus dir das Geld. Es zählen nur die Kurse, es zählt nur der Profit. Und du stehst auf der Straße, wenn es sie weiterzieht. Die Werte besserer Tage, ihre Loyalität, hat man in dieser Zeit ins Gegenteil verdreht. Wir sind der Weg, wir sind das Ziel. Widerstand, degradiert zum Gaffen, und das in meinem Land, zum Konsument erzogen, egal worum es geht, das Volk verharrt in seiner Talkshow-Mentalität. Wir sind der Weg, wir sind das Ziel. Die Religiösen, ihr Motto sei ganz